die Freien Straße 49. Familie Kunze hat sich mit Gas vergiftet. Kommen Sie sofort! Selbstmord! Dort! Ich sprang einer von der Brücke! Wo ist dein Boot?